komm hier. Der Flieger Opus sind das Kind da! Die Wagen kommen durch unten, sind ja in Schlussbrücken, Glockenzickel! Komm, Herr Klaude, hier auch! Nein, du kannst es! Kannst es, Herr Klaude, was ihr lebt, du Lieber da! Wohin die Sitze zwingen ins Krieg oder unter Platz im Besuchstuhlen? Da! Men, er det godt nok? Er det godt nok? Ja, fantastisk! Jeg klarte det med fattige to tiendeler! Utrolig! Oh. Får jeg jobben? Vi hørte Karsten Morkel søke jobb i sportsredaksjonen. Som et ledd i NRKs nye offentlige ansettelsespolitikk vil denne søknaden bli sendt i reprise onsdag 25. august til samme tid.